Die verschiedenen Kreise Südkoreas erinnern sich auch heute vor der Rührung an Genossen Kim Jong-il, der am 24. November zu C85 1996 in Panmunjom, einer historischen Ortschaft, seinen erhabenen Willen zur Wiedervereinigung des Heimatlandes geäußert und mit der patriotischen Songun-Politik den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Bewegung für die Wiedervereinigung des Heimatlandes siegreich geführt hatte. Der Intellektuelle Jun Myung-gu, ein demobilisierter Offizier, der einst in Panmunjom gedient hatte, und weitere unterstrichen, die Inspektion von Kim Jong-il in Panmunjom werde als ein Besuch, der seinen unerschütterlichen Willen dazu, die hinterlassenen Hinweise von Präsidentin Kim Il-sung, ewigem Vater der Nation, auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes um jeden Preis durchzusetzen und das erhabene Vorhaben von ihm, der die Erfüllung des Wunsches der Landsleute für seine lebenslängliche Mission gehalten habe, in die Geschichte des Vereinigten Vaterlandes glänzend eingehen. Die südkoreanischen Massenmedien wie der Rundfunk CBS berichteten über die Inspektion des Marschalls Kim Jong-un in Panmunjom im März 2012. Der Sender hob hervor, am heiligen Antlitz vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un, der Panmunjom, wo die unvergänglichen Spuren von Kim Jong-il hinterlassen seien, besucht habe, habe die südkoreanische Bevölkerung seinen unerschütterlichen Willen zur Wiedervereinigung des Heimatlandes erkannt.